Wir haben hier bei Radio Korax oft über die Alternative für Deutschland gesprochen und uns war es da wichtig, nicht nur über eine Partei zu sprechen, die offensichtlich eine neue Partei ist und die offensichtlich die etablierten Parteien unter Druck setzt und oft Ratlosigkeit auch hervorruft, sondern wir wollten über die AfD immer auch in dem Zusammenhang sprechen, dass wir es eingeordnet haben in den Kontext von rassistischen Mobilisierungen, die in den letzten anderthalb, 2 Jahren einen neuen Höhepunkt in Deutschland erreicht haben und die auch einhergehen mit brennenden Asylbewerberheimen, die einhergehen mit einer Zunahme an rassistischer und rechtsextremistischer Gewalt. Wenn man über die Alternative für Deutschland spricht, ist es vielleicht trotzdem auch nochmal wichtig, sich zu vergegenwärtigen, mit was für einer Partei wir es zu tun haben und wie sie sich entwickelt hat. Sie ist ja zuerst aufgetreten als eine Partei, die sozusagen ein recht breites Bündnis gewesen ist von vielleicht Leuten, die in vielen Parteien eher am Rand standen und Positionen waren, die sich dann da gesammelt haben. Bernd Lucke war da die zentrale Figur. Andreas, vielleicht kannst du noch mal so einen Rückblick für uns machen, wie sich die Alternative für Deutschland seit ihrer Gründung entwickelt hat und sozusagen welche Position sich vielleicht letztlich durchgesetzt hat innerhalb der Alternative für Deutschland. Ja, da müsste man anfangen vor der Gründung der AfD, nämlich mit einem Streit, der anfing in der Wirtschaftskrise, wo sich verschiedene Kapitalfraktionen gestritten haben, also verschiedene Unternehmensverbände, die haben sich darüber gestritten, wie mit Griechenland umgegangen wird und BDI, also der größte Verband, der hat dann gefordert, dass Griechenland in der EU bleibt, in der Euro-Währung drin bleibt, dass aber das Sozialsystem quasi zerschlagen wird und das ist dann noch von Merkel und Schäuble und so weiter umgesetzt worden. Es gab eine andere Unternehmensfraktion, das waren die Familienunternehmen, die haben eine andere Politik gefordert, die wollten, dass Griechenland rausgeschmissen wird, weil die von der Mentalität gar nicht zu uns passen. Und die hatten aber keine parlamentarische Vertretung und das war der Anfang der AfD. Ja, dann gab es eine Reihe von rechten CDUlern oder neoliberalen CDUlern, Bernd Lucke, Gauland, Konrad Adam oder jemand aus der Mittelstandsvereinigung der CDU, die haben dann eine Wahlalternative 2013 gegründet, um dann quasi als Vertretung, als Interessensvertretung der Familienunternehmensverbände anzutreten. Und das ging bis 2015 und dann haben die sich gespalten. Im Sommer 2015 waren dann die Positionen von Bernd Lucke und Hans-Olaf Henkel, die neoliberal waren, aber transatlantisch neoliberal, also pro-amerikanisch neoliberal für TTIP, für Russland-Sanktionen, die waren nicht mehr mehrheitsfähig und dann sind die rausgeschmissen worden. Das waren aber auch die Kräfte, die noch so ein bisschen, zumindest ansatzweise, gegen Pegida waren. Und seither haben wir einen ganz deutlichen Rechtsruck. Seither ist Björn Höcke und Poggenburg, die damals eher auf der Abschussliste standen von Bernd Lucke und von Henkel, seither sind die eigentlich immer dominanter geworden in der AfD. Und das ist eine völkisch-nationalistische Bewegung. Ich würde bei Björn Höcke auch sagen, das ist eine faschistische Ideologie, die da halt vertreten wird. Und die sind auf dem Vormarsch seither. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wie sich die Alternative für Deutschland intern und ideologisch entwickelt hat seit ihrer Gründung. Jetzt ist ja dann das Entscheidende an so einer neuen Partei, wenn sie sozusagen auftaucht, wie sie dann auch sozusagen ja, sich beteiligt, wie sie einen Erfolg vorweisen kann in Wahlen und was das dann letztlich bedeutet für eine Praxis zum Beispiel in den Landtagen, in denen die Alternative für Deutschland vertreten ist. Henriette, seit einem halben Jahr ist es tatsächlich so, dass die AfD auch im Landtag von Sachsen-Anhalt sitzt. Andreas hat eben gesagt, der völkisch-nationalistische Flügel hat sich durchgesetzt. Ist das was, was man tatsächlich in der Praxis im Landtag dann auch merkt und zu spüren bekommt? Ja, ganz deutlich. Also der Landesverband der AfD Sachsen-Anhalt war immer einer, der zu dem rechtsnationalistischen Flügel innerhalb der AfD gehört hat und die genau diesen Radikalisierungsprozess ja befördert haben. Und das ist auch ganz klar das Programm der AfD in Sachsen-Anhalt. Wir haben jetzt einige Anträge von ihnen erlebt. Und was ja genauso wichtig ist für so eine Feindbestimmung, die kleinen Anfragen, die Abgeordnete stellen können. Und da sieht man ganz deutlich, dass es eben nach so einem Freund-Feind-Schema verläuft und die AfD definieren will, wer der Feind ist und wer dazugehört und wer nicht. Sie stellen kleine Anfragen zu missliebigen Vereinen, sie stellen kleine Anfragen zu den Kosten oder vermeintlichen Kosten, die das Land für Flüchtlinge aufwendet oder für Ausländer allgemein. Sie versuchen da ganz deutlich den Eindruck zu erwecken, dass im Grunde jegliches Problem, das es im Land Sachsen-Anhalt gibt, an der Anwesenheit von Ausländern liegt. Und so genau so verfahren sie auch mit ihren Anträgen. Sie machen eine eindeutige diskriminierende Politik. Sie haben Anträge eingebracht zum Verbot von Gesichtsverschleierung. Sie haben jetzt gerade in der letzten Landtagssitzung letzte Woche einen Antrag eingebracht, der auch nochmal ganz klar macht, die AfD ist nicht nur eine in großen Teilen rassistische Partei, sondern sie ist eben auch einfach eine antimoderne Partei, die sich gegen sämtliche Freiheiten, die die Moderne uns vermeintlich gebracht hat, weil sie sind ja jetzt wieder in Frage gestellt, wendet. Letzte Woche haben sie einen Antrag gestellt, das Aktionsprogramm gegen Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Transsexuellen, Intersexuellen abzuschaffen mit einer Begründung, die wirklich unverhohlen sagt, Schwule sind nicht normal. Und es ist legitim, das festzustellen und es ist notwendig, das festzustellen, weil sie unser Volk bedrohen. Das ist tatsächlich eine völkische und eine neurechte Argumentation in Reinkultur. Wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, was für einen Umgang man mit so einer Partei finden kann, die ihr jetzt beschrieben habt, dann ist es ja da vielleicht auch zunächst wichtig, in einem ersten Schritt zu fragen, woran liegt es eigentlich, dass so eine Partei wie die Alternative für Deutschland so erfolgreich sein kann und auch so einen sozusagen politischen Schnellstart da eigentlich hingelegt hat. Stichworte, die bei uns in Interviews und Gesprächen, die wir immer wieder geführt haben, da gefallen sind, war zum Beispiel, es gibt eine Krise der etablierten Parteien, es gibt eine Krise des Volksparteienmodells und natürlich ist auch ein Stichwort, das da immer wieder fällt, was auch einfach aufgrund der Ausrichtung und der Entstehungsgeschichte der Alternative für Deutschland fällt, ist, dass die EU als eine transnationale politische Institution in der Krise ist. Andreas, sind diese zwei Stichwörter Sachen, wo du sagen würdest, das hat was mit dem Erfolg der AfD zu tun? Weniger. Also ich denke halt eher, dass es damit zu tun hat, dass wir sowieso generell, also es gibt ja seit Jahren gibt es halt Studien, die nachweisen, dass es innerhalb der Bevölkerung so 10-20% gibt, die ein sehr geschlossen rechtes Weltbild haben. Und die waren mal bisher immer sehr still. Die haben und mussten das verdecken und durften das auch nicht. Das war klar, das ist halt, das geht in eine faschistische Richtung und das wussten die selber auch. Und wir haben jetzt mehrere Tendenzen, die dazu geführt haben, dass man das jetzt offen aussprechen kann und dass man jetzt eine Partei offen wählen kann, die das auch mehr oder weniger und immer mehr auch offen vertritt. Ja. Das erste ist, dass die Sozialdemokratie in ganz Europa Mitte der 90er Jahre angefangen hat, sich dem Neoliberalismus hinzuwenden. Ja, wir haben eine Entsozialdemokratisierung in Großbritannien, in Frankreich, in Deutschland. Ganz deutlich wird das ja in Deutschland mit Hartz IV. Das ist dann nochmal eine stärkere Verschärfung gewesen. Hartz IV und dann kam 2010 mit diesem Bestseller-Erfolg von Thilo Sarrazin erstmalig was dazu, wo mit einer riesen Medienkampagne, also Sarrazin ist ja über eine Medienkampagne bekannt geworden, der ist ja mit Bild-Zeitung, Spiegel, Focus, Bertelsmann Verlag, ist ja quasi ohne Ende gehypt worden. Da war es erstmals möglich für eine ganz breite Bevölkerungsschicht zu sagen, was man ja noch wohl sagen darf, ne? Also Rassismus und auch Abwertung von Unterschichten und 2010 war dann schon, ist dann ganz offen diskutiert worden, wo bleibt die Sarrazin-Partei? Kriegen wir jetzt mit den Leuten, die Sarrazin toll finden und gelesen haben, kriegen wir jetzt die Sarrazin-Partei? Und die ist jetzt halt da. Ne? Und das liegt eben zum einen daran, dass es sowieso immer einen bestimmten Bevölkerungsanteil gibt, der so gedacht hat. Und das ist jetzt sprechbar geworden und wir haben jetzt eben auch die Partei. Das hat aber auch den Hintergrund, dass ganz viele Menschen enttäuscht sind von Sozialdemokratie und die nicht mehr wählen können. Und das ist nicht nur ein Problem in Deutschland, sondern auch in Großbritannien, auch in den Vereinigten Staaten mit Trump. Der wird ja auch gewählt von dem sogenannten Rostgürtel, von den Leuten aus den ehemaligen Autoindustrien, die jetzt arbeitslos sind. In Frankreich wird Le Pen, Front National, hauptsächlich gewählt aus der Arbeiterschicht. Und das ist halt eher ein globales Problem oder ein Problem des Westens momentan. Bei den Wahlerfolgen, da sieht man nachher auch immer, woher denn so, oder da gibt es so Hochrechnungen, woher so die Stimmen kommen. Und die kommen ja eben von den eigentlich anderen etablierten Parteien. Das heißt, vorher waren die Leute, die aber dieses konservative, rechte Weltbild haben, ja doch an anderen Parteien angedockt. Und da gibt es ja so eine Politiktheorie von Chantal Mouffe, die meinte, wenn es einen zu starken Konsens gibt unter den sogenannten etablierten Volksparteien und Themen, also sozusagen auch die eigentlichen Parteiprogramme gar nicht mehr richtig zu unterscheiden sind voneinander, dass sich die Leute davon nicht mehr repräsentiert fühlen und wenn dann nach außen hin sich abgegrenzt wird, aber zu anderen Ideologien oder anderen Denkweisen, also wenn dann zum Beispiel so die Extremismustheorie aufgemacht wird und so, dass das aber genau dazu führt und das Ganze verschärft, dass man sich näher eben nicht mehr verortet fühlt bei den sogenannten Volksparteien. Und dass damit so ein Rising von den rechten, rechtskonservativen Parteien begründbar ist. Zumindest hat das Chantal Mouffe an der FPÖ und deren Erfolgen in Österreich nämlich so festgemacht. Und habe ich mich gefragt, ob das eigentlich auch auf die AfD zutrifft. Und was bei Chantal Mouffe nämlich auch nochmal so das Ding ist, ist dieses, dass politische Feindschaft zwischen den Parteien eben nicht funktioniert, sondern man müsste sich mit den Argumenten befassen. Also das heißt auch jetzt, wie die etablierten Parteien umgehen mit der AfD, ist die Frage, ist das eine Konfrontation auch miteinander oder ist das eher ein Abschieben, ein Distanzieren davon? Was ist denn da auch vielleicht Henriette gerade jetzt, wenn man so auf Sachsen-Anhalt blickt, die Wahrnehmung dessen in Bezug auch auf so die Ideen von Chantal Mouffe, ist das damit erklärbar? Ich glaube, also es ist ein Erklärungselement, aber es stimmt am Ende auch nicht wirklich. Denn der Konsens, er ist ja nicht da. Es gibt den Eindruck, dass es sozusagen einen Konsens gibt. Und gleichzeitig ist der Konsens auch irrerweise eine Erwartungshaltung, die von ganz, ganz vielen Bürgerinnen an Parteien herangetragen wird. Einer der häufigsten Vorwürfe, den ich höre oder gerade auch im Wahlkämpfen höre, ist, ihr streitet euch immer nur, ihr werdet euch nicht einig. Was ja genau die Aufgabe von Politikern ist, sich zu streiten, weil genau sozusagen dafür haben sie ja einen Auftrag, das ist ihr Job. So dass einerseits ein Konsens beklagt wird, ihr erzählt doch alle dasselbe, was nicht stimmt. So, weil es gibt erhebliche Unterschiede zwischen dem, was ich erzähle und dem, was die CDU erzählt. Und gleichzeitig mir vorgeworfen wird, warum einigt ihr euch nicht? Das heißt, da ist eine Erwartungshaltung dabei, die gar nicht erfüllbar ist, egal wie gut Politik ist. Zweitens, Politik ist nicht gut. Natürlich gibt es ein riesiges Problem, Haltungen, meinetwegen auch Zwänge, Sachlagen zu erklären und im Grunde zu transportieren. Und was wir natürlich erleben, ist, dass die Leute das Wort alternativlos nicht mehr hören können, weil ihnen alles, aber auch wirklich alles, als alternativlos verkauft worden ist. Die Hartz-IV-Reformen sind angesprochen worden. Und wenn dann eine Situation kommt, eine Anlassstruktur kann man es auch nennen, und das ist was, wovon die AfD, glaube ich, ganz massiv lebt, von dieser sogenannten Flüchtlingskrise, die zum großen Teil ja auch selbst herbeigeführt wurde. Wenn dann eine Situation eintritt, wie im letzten Jahr, wo Leute auf dem Weg sind und vorm Land stehen, vor den Grenzen stehen. Also eine Situation eintritt, die ich wirklich als alternativlos beschreiben würde, weil was soll man denn mit den Menschen machen, unabhängig davon, wie man politisch tickt, unabhängig davon, was man für eine Position zu Grenzen hat und zu Einwanderungsrecht und Asylrecht. Auch im Konservativen muss ich doch erschließen, dass man die Leute nicht dort stehen lassen kann oder erschießen kann, wo die Kanzlerin entschieden hat, wir lassen sie nicht einfach stehen, weil es ja nicht geht, was, wie ich finde, im Grunde nachvollziehbare Entscheidung ist und auch tatsächlich alternativlose Entscheidung. In der Situation waren die Leute nicht mehr bereit, dieses Alternativlos hinzunehmen, zu akzeptieren und haben im Grunde sämtliche Wut, sämtliche Erfahrungen, die sie in den vergangenen Jahren mit Politik, mit dem, was Politik ihnen versprochen hat, was Politik ihnen erzählt hat, was sozusagen im Vorfeld von Veränderungen behauptet wurde und was real eingetreten ist, was meistens nicht zusammenging, sozusagen in Wut und in Hass und in Ablehnung und auch in Unmenschlichkeit verpackt. Und natürlich würde das nicht funktionieren, gäbe es nicht die Einstellungsmuster, die seit vielen Jahren, das ist ja völlig richtig, was Andreas gesagt hat, bekannt sind, zum Teil als geschlossen rechtes Weltbild, zum Teil als nur Versatzstücke rechter Weltbilder, wenn die nicht abrufbar wären. Und das zusammen, Wut, keine Erwartungshaltung an Politik, sich nicht repräsentiert fühlen, in Verbindung mit rassistischen, rechten, chauvinistischen, nationalistischen Einstellungsmustern, führt zu Erfolgen wie denen der AfD. Jetzt haben wir da also so eine doppelte Erklärung dieses Wahlerfolgs der AfD, also auf der einen Seite sowieso vorhandene rassistische Einstellungen in der Gesellschaft, in großen Teilen der Bevölkerung und auf der anderen Seite sozusagen auch eine Folge von der etablierten Politik selbst. Wenn man über letzteren Aspekt nochmal genauer drüber nachdenkt, stellt sich das Problem für mich, glaube ich, auch noch ein bisschen komplizierter dar. Steffi hatte eben erwähnt, dass es sozusagen bei den Wählern der AfD eine Abwanderung gegeben hat von den etablierten Parteien. Das trifft ja aber nicht nur für die CDU und für die konservativen Parteien zu, sondern auch für die Linkspartei. Auch da sind Wählerstimmen abgewandert zur AfD. Und dann ist das Problem natürlich noch komplizierter, wenn man dann auch feststellt, es gibt auch innerhalb der Linkspartei Positionen wie die von Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht, die in der AfD meines Erachtens gar nicht so unähnlich sind. Inwiefern, wenn man dann mit dem Problem der AfD umgeht, stellt das dann nicht auch die eigenen... Selbstverständlich ist das, was Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine veranstalten, ein Arschtritt für all diejenigen, die sowohl auf einer Debattenebene kämpfen, und das muss man, glaube ich, sagen, weil darum geht es, also, und da geht es mir nicht um die Parteipolitik, sondern um die Frage, welche Entwicklung nimmt diese Gesellschaft, und ein Arschtritt für diejenigen, die tatsächlich jeden Tag das machen, was notwendig ist, um Geflüchtete aufzunehmen, um ihnen schlichtweg zu helfen, durch diesen von deutschen Gesetzen konstruierten Alltag zu kommen. Und das ist was, was mich enorm ärgert. Wie gesagt, es stellt nicht meine persönlichen Grundlagen in Frage, aber natürlich stellt es die Frage, ob die Partei, in der ich bin und für die ich arbeite und in der ich wirke, diesen Weg weitergehen wird, den sie gegangen ist. Und gerade die Berlin-Wahl zeigt ja, dass es durchaus Hoffnung gibt, dass es durchaus, also auch aus einer rein parteistrategischen Logik, honoriert wird, gerade in der Frage von Flüchtlingspolitik und Asylpolitik, den Kurs zu fahren, den eine Linke fahren muss und nicht den, den Sarah Wagenknecht fährt. Genau, die Berlin-Wahl hat ja auch nochmal gezeigt, und eigentlich haben das ja auch alle anderen Landtagswahlen gezeigt, dass es eine Minderheit immer noch ist unserer Gesellschaft, die sich der AfD und überhaupt der rechtskonservativen oder nationalvölkischen Weltbildern zuordnen lässt. Wie gefestigt das ist da vielleicht nochmal eine andere Frage. Aber dennoch sind sie sehr präsent, sei es jetzt eben medial, aber da ist ja natürlich nochmal die Frage auch des Umgangs der anderen etablierten Parteien mit der AfD, wie ernst man dann die ganzen Behauptungen, die da eigentlich immer nur aufgestellt werden, nimmt, denen man da auch mit der Kraft des Argumentes vielleicht auch gar nicht begegnen kann. Und was ja dann gerade so ersichtlich wird, ist, dass eine Reaktion und damit auch ein Umgang mit der AfD darauf ist, selber auch noch zu sagen, naja, jetzt müssen wir aber wieder die Wähler und Wählerinnen am rechten Rand abfischen. Jetzt müssen wir da eben selber nochmal dafür sorgen, dass Asylgesetze beispielsweise verschärft werden. Und dann kann man zwar sagen, was Angela Merkel da vergangenes Jahr gemacht hat, nämlich Geflüchtete dann doch hier aufzunehmen, das kann man anerkennen, als das war notwendig und die richtige Entscheidung, aber seither gab es ja eine Asylrechtsverschärfung nach der anderen, sodass es eigentlich, man sprach 93 schon mal von der faktischen Abschaffung des Rechts auf Asyl, ich weiß nicht, wovon man da jetzt sprechen soll, das ist eigentlich... ja, nur noch eine unmenschliche Politik, die genau auch von sowas mit beeinflusst wird. Jetzt hatte man die Wahl zum Vize-Landtagspräsidenten in Sachsen-Anhalt und das ist eben Vertreter der AfD geworden. Und dabei war klar, bei der Stimmenauszählung, da kamen 21 Stimmen aus einer anderen Fraktion. So, das heißt, der Umgang mit der AfD ist, sich selber auch wieder stärker konservativen Ideen zuzuwenden, um die Wähler und Wählerinnen da abzugreifen. Was wäre denn die Alternative dazu? Naja, die Alternative wäre natürlich, sich argumentativ auseinanderzusetzen. Und was man, glaube ich, tun muss, ist, also die Rede ist ja immer viel von Parallelgesellschaften. Ich glaube, dass tatsächlich die Akteure der AfD zu weiten Teilen in einer solchen leben. Sie konstruieren sich eine eigene Realität, die schlichtweg nicht stimmt. Also die Aussage, Homosexuelle bedrohen die Existenz unseres Volkes in einem Maße, dass Not herrscht, ist ja sozusagen nicht nur diskriminierend und menschenverachtend, sondern auch unglaublicher Quatsch. Es stimmt ja nicht, selbst wenn ich sozusagen eine ideologische Bewertung und eine politische Bewertung mal versuche rauszulassen. Die Aussage, der Islam bedroht unsere Gesellschaft, insbesondere in Sachsen-Anhalt, ist absurd. Und ich glaube, genau solche, also die Grundvoraussetzung solcher Aussagen, nämlich die Konstruktion, was ist eigentlich unsere Gesellschaft, und die Behauptung, es wäre eine homogene, eine geschlossene, eine kulturell einheitliche Volksgruppe, die muss man angreifen, weil schon das stimmt ja nicht. es ist nicht Realität und es kann aus einer linken Sicht und auch nicht aus einer demokratischen Sicht Ziel einer Gesellschaft sein, genau das zu sein. Und ich glaube, das muss man massiv angreifen. Und mit der Wahl des Vizepräsidenten sehen wir, dass im Grunde Hilflosigkeit ist ein wirklich wichtiges Stichwort für den Umgang der Parteien mit der AfD. Aber wir sehen bei der CDU eben auch, dass es die Bereitschaft zu einer Zusammenarbeit gibt. Das gab es von Anfang an, das ist von Anfang an geäußert worden. Und die Asylrechtsverschärfung, die wir im letzten Jahr allein erlebt haben, sind ja Ausdruck dessen. Es ist die Übernahme von Position der AfD. Es ist das in Gesetzform gießen von Positionen der AfD und es nützt nichts. Also schon deswegen müsste eigentlich die CDU sehen, dass dieser Kurs nicht funktioniert. Ich glaube, man macht es sich ein bisschen zu einfach, wenn man dann immer nur an die Politik appelliert, um da nämlich den Lösungsvorschlag zu haben, wie der Teil der Gesellschaft, der sich solchen Positionen, wie die AfD sie vertritt, zuwendet, um den wieder irgendwie abzuholen oder so. Das heißt, eigentlich ist das ja eine gesellschaftliche Aufgabe und vielleicht ist das auch zuvorderst eine gesellschaftliche Aufgabe im Miteinander, wo die Politik eben unterstützend irgendwie tätig werden kann und Voraussetzungen schafft, dass man eigentlich gesellschaftlich miteinander in Dialog tritt und sich kennenlernt und was alles dazu führt, um da eigentlich eine andere Form von politischem Bewusstsein, was auf Offenheit und einem guten Leben basierend vonstatten geht. Deswegen vielleicht nochmal an Andreas, so auch als aus soziologischer Sichtweise, so ein Umgang innerhalb der Gesellschaft, wie sieht der denn eigentlich, findet da so die Verhandlung dieser Positionen überhaupt statt? Wie sollte das denn dann aussehen? Ja, ich möchte davor warnen, bei der AfD nur über Rassismus zu sprechen oder auch über Sexismus. Wir haben habe ich ja am Anfang schon gesagt, wir haben im Westen halt ein Riesenproblem mit einer Vermögensverteilung, die immer schärfer wird. Die Armen kriegen immer weniger und es ist ja nicht nur so, dass es um Vermögen geht, sondern es geht auch um Partizipation. Wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut bei der Parteienbindung, jetzt nicht Sonntagsfrage, wer würde jetzt am nächsten Sonntag wählen, sondern die Parteienbindung, dann haben wir eine ganz heftige Entwicklung. Die Arbeiter, Arbeiterinnen haben, da gibt es eine Parteienbindung, die ist von 2% auf 11% hochgeschnallt und Parteienbindung heißt, das sind keine Protestwähler, sondern die sagen, das ist meine Partei, die werde ich über die nächsten Jahre hinweg wählen, 11%. Bei den Arbeitslosen ist es von 1% auf 15% explodiert. Ne, also 15% der Arbeitslosen sagen, die AfD ist meine Partei und da geht es nicht um Flüchtlingskrise, sondern wenn man sich dann nochmal anschaut, warum sagen die, das ist meine Partei, jetzt nicht Arbeitslose, sondern generell bei den Leuten, die eine Parteienbindung haben an der AfD, dann ist der wichtigste, mit Abstand wichtigste Punkt Demokratiedefizit. Und dann kommt eigene finanzielle Situation, dann kommt insgesamt wirtschaftliche Situation. Das sind die drei wichtigsten Punkte. Und dann mit Abstand kommen dann Fragen wie Homosexualität, Flüchtlingsdiskurs und so weiter. Das heißt, an erster Stelle stehen Demokratie und Angst vor eigener Armut. Und bei Demokratie, gut, es sind natürlich auch viele NPDler, haben jetzt AfD gewählt und sehen das schon als ihre eigene Partei. Die wollen Führerstaat. Wenn man die jetzt abzieht, bleibt aber immer noch ein Riesenteil. Und das geht parallel einher mit einer Entwicklung, die wir seit 40 Jahren haben, dass gerade Arbeitslose und Leute mit einem geringen Bildungsabschluss und mit wenig Geld, mit wenig Chancen in der Gesellschaft immer seltener wählen. Ja, und das sind eigentlich die Probleme. Da muss man halt gucken, warum ist das so und gar nicht mehr fragen, warum wählen die jetzt die AfD, sondern das ist an sich ein Problem. Und die AfD macht dieses Problem jetzt deutlich. Also da kann man quasi den ganzen rechten Parteien und auch Trump quasi dankbar sein, dass jetzt plötzlich dieses Problem in den Fokus gerät, dass sich ein Riesenteil der Bevölkerung seit Jahren abgehängt fühlt. Und es kommt nochmal hinzu, dass AfD ist eine Männerpartei und die Leute, die AfD wählen, sind vor allen Dingen Männer. Das heißt, es gibt sowas wie eine proletarische Protestmännlichkeit, die momentan eben einen Ausdruck findet in den Wahlen der AfD und in den Wahlen von Front National, von UKIP, von Trump und so weiter. Also da müsste man hinschauen, was ist das halt für eine proletarische Protestmännlichkeit und wie kann man die wieder zurückholen und das gehen. Und da ist dann allerdings auch wieder dann die Politik gefragt, weil solange wir sowas haben wie Hartz IV und diese Verfolgungsbetreuung, also solange Vermögenssteuern und Erbschaftssteuern immer weiter abgebaut werden, ist klar, da kann man nicht gegen Rassismus kämpfen. Ne, man kann nicht gegen Rassismus kämpfen, wenn gleichzeitig ein Teil der Bevölkerung immer ärmer gemacht wird. Man kann keine Willkommenskultur einrichten in einer Gesellschaft, die eine Verfolgungsbetreuung gegenüber Arbeitslosen hat. Das muss Hand in Hand laufen. Also du hast hier jetzt nochmal die Armut hereingebracht als eine Wahlmotivation sozusagen für die AfD und hast gesagt, das allein als Fakt muss man schon mal betrachten und da ist die Frage, warum, gar nicht so wichtig. Ich finde die aber trotzdem entscheidend, nämlich deswegen, weil das ja eigentlich ein schreiender Widerspruch ist. Wenn man sieht, dass Arbeitslose und arme Arbeiter die AfD wählen und sich dann das Wahlprogramm der AfD anschaut, dann kann man sehen, okay, die sozialstaatlichen Transferleistungen sollen noch mehr gesenkt werden, als das mit Hartz IV ohnehin der Fall ist. Warum wählt dann jemand, der davon abhängig ist, die AfD? Ja, die Frage kann ich mir auch nicht wirklich beantworten. Das ist schon ein starker Widerspruch. Ne? Die Antwort, die mir eigentlich am besten gefällt, ist die, dass sie das Programm nicht kennen. Ne? Dass sie sich einreden, die wollen, was wir uns machen und dass sie das glauben wollen, dass das ihre Partei ist und dann einfach überhaupt nicht auf dem Schirm haben, dass eben sehr viele Neoliberale, Beatrix von Storch ist eine Neoliberale, die ist im Haie Club Berlin. Alice Weidel, ihr Doktorvater, hat gefordert, dass Arbeitslose in Zeiten der Not erstmal ihre inneren Organe verkaufen sollen. Das sind extreme Neoliberale und die wollen, wenn die natürlich an die Macht kommen, Vermögenssteuer, also alles, was an Steuern da ist bei Reichen, komplett abschaffen und ja, also die arbeiten natürlich extrem gegen die Interessen von Arbeitslosen, werden aber trotzdem gewählt. Und nicht nur in Deutschland, auch UKIP überall eigentlich. Auch Trump, der ist dasselbe. Der wird gewählt von den Leuten, die sich halt umgucken werden, wenn der an die Macht kommt. Das, es ist, glaube ich, auch eine merkwürdige Erwartungshaltung, die ich immer wieder feststelle, auch von Leuten, die AfD nicht gewählt haben, AfD auch extrem schlimm finden, aber trotzdem so eine Erwartungshaltung haben, Politik muss doch jetzt mal aufwachen und irgendetwas anders machen. Wenn sie es in den vergangenen Jahren nicht getan haben, wenn SPD und CDU den sozialpolitischen Kurs der vergangenen Jahre, Jahrzehnte, kann man mittlerweile sagen, gefahren haben, warum sollten sie es denn jetzt tun? Aber trotzdem ist ja so eine Erwartungshaltung da. Und was, glaube ich, natürlich ein Punkt ist, ja, AfD hat von allen anderen Parteien gewonnen, aber sie hat massiv aus dem Nichtwählerlager mobilisieren können. Und ich glaube, das hängt auch mit so einer Aufwacherwartungshaltung zusammen, dass Leute, die entweder nicht wissen, oder aber zumindest ahnen, dass im Grunde diese Partei eigentlich nichts für sie tut, aber doch zumindest das Nationale hat und zumindest doch erstmal wir und dann die betont, zumindest besser ist als alles andere. Und eher in der Lage ist, irgendetwas zu verändern, wenn auch nicht selbst als Akteur, so zumindest als Einflussfaktor und als Signal. Ich glaube, das hängt stark damit zusammen. Also was ich vielleicht hier so ein bisschen rausgehört habe, ist, dass da auch eine Kritik des Nationalismus sozusagen etwas ist, was da mit im Vordergrund stehen muss. Und ja, das ist, glaube ich, aber was dann auch nochmal sozusagen sehr viel aufmacht und ja auch, glaube ich, viel mehr in Frage stellt als nur eine Kritik von rassistischen Äußerungen. Wir haben hier gesprochen mit Henriette Quade von der Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt der Partei Die Linke und mit Andreas Kemper, Soziologe, der sich seit Beginn der AfD mit der Entwicklung dieser Partei auseinandersetzt. Ganz herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt.